Lektion 11, Grundtext. Auf der Suche nach Arbeit. Ein großes Ereignis. Herr Altmann wird bald exmatrikuliert. Nicht, dass er zurückblieb. Unser Udo hat ein helles Köpfchen. Er ist imstande, alle nachzuholen und zu überholen. Bloß nähert sich die Absolvierung der Uni. Das Praktikum, die Staatsprüfungen, die Verteidigung einer Diplomarbeit sind schon vorüber. Es kommt zu wichtigen Veränderungen. Was tun? Jetzt geht es um meine Zukunft, um meine Karriere. Sich nach einer Arbeitsstelle umsehen, was sonst? Dazu gibt es keine Alternative. Sie haben gut sprechen. Die Arbeitssuche wird mir genug Schwierigkeiten bereiten, denke ich. Haben Sie etwas im Auge? Ich habe meine Bewerbungsbriefe an Simosch AG und Graun geschickt. Wenn nichts dazwischen kommt, erhalte ich die Antwort schon in ein paar Wochen. Das sind so hohe Tiere, glaube ich. Haben Sie sich nicht überschätzt? Unterschätzung ist noch schlimmer als Überschätzung. Wenn man sich nicht überschätzt, bringt man es nie weit. Lektion 11, Szene 2. Die Selbstüberschätzung kann sich an Ihnen rächen. Vielleicht muss ich nicht einmal eine Arbeitsstelle antreten. Soll ich von Sozialhelfer leben? Oder schwarz arbeiten? Gott behüte, das ist gesetzlich verboten. Jeder Staatsbürger muss unbedingt Steuern zahlen. Wenn Sie die Steuern hinterziehen, können Sie vor Gericht erscheinen und ins Gefängnis geraten. Umso mehr sollen Sie in eine Gewerkschaft eintreten. Die Gewerkschaft wird ihre Rechte verteidigen. Und wenn Sie unbeschäftigt herumsitzen, so können Sie unter den Einfluss der Kriminalität kommen. Ja, die Arbeitslosigkeit verursacht die Kriminalität. Aber eine Arbeit gleicht der anderen nicht, wie man's nimmt. Zum Beispiel kann man schieben oder schmuggeln. Das ist auch eine Art Handel. Sowas. Solch eine finstere Aussicht haben Sie für mich geschildert. Ich sei ein Krimineller, Verbrecher, Hochstapler, Schwindler, Räuber, Gewalttäter, Mörder. Sowas wurde mir zuteil. Lektion 11, Szene 3. Verklagen Sie mich noch auf Entführung der Autos und Flugzeuge, Kidnapping, Geiselnahme und gedungene Morde. Wir sind nicht so brutal. Verurteilen, anders ein Urteil fällen, kann nur ein Gericht. Wir würden Sie freisprechen. An Ihrer Stelle würde ich uns wegen der Verleumdung anklagen. Richtig. Ich bereue es auch. Erheben Sie gegen uns eine Anklage. Aber lassen Sie bitte nicht die Tatsache außer Acht, dass wir Ihnen bei der Suche nach Arbeit behilflich sein wollten. Nein, nein, erledigt bin ich. Ich muss mir das gefallen lassen. Sie sind nicht gerecht. Das ganze Leben liegt noch vor Ihnen. Stimmt, aber unter der Bedingung, dass ich Dienste eines guten Rechtsanwaltes in Anspruch nehme. Andernfalls verläuft mein ganzes Leben in Haft. Ich konnte es nicht einmal ahnen, dass die Jobsuche so eine gefährliche Maßnahme ist. Das war doch Ihre Initiative. Sie kamen selbst darauf zu sprechen. Auf die Arbeitssuche schon, aber mir nichts, dir nichts haben Sie mir sowas vorgeworfen. Lektion 11, Szene 4. Und doch sind Sie auf unseren Scherz eingegangen. Und ob, ich ließ mich selbst in diese Sache verwickeln. Ich bin hereingefallen. Wie im Verhör bei einem Untersuchungsführer. Übrigens ein Witz zum berüchtigten Thema. Der Richter fragt den Angeklagten: Sind Sie verheiratet? Der erwidert: Ja, Herr Richter, leider. Richter: Das leider können Sie sich sparen. Das ist für uns unerheblich. Für Sie schon, aber für mich ist das die Hauptsache. Für mich ist das auch nicht besonders erheblich. Ich bin alleinstehend und brauche nicht eine Familie zu unterhalten. Ich muss nur mich selbst ernähren. Und jetzt Ihr Ernst. Was haben Sie vor? Wovon möchten Sie leben? Von meinem Beruf natürlich. Das wäre das Beste. Jetzt, nach der Absolvierung der Uni, bin ich diplomierter Programmierer. Leider habe ich vorläufig wenig Praxis, wenig Routine. Das wird immer gefordert. Lektion 11, Szene 5. Und doch ausreichend Kenntnisse und Streben. Ich bin nicht ehrgeizig, kein Streber. Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden. Ich meine, Sie verwechseln den Ehrgeiz und die Eitelkeit. Kann sein. Mit Solomon gesprochen, Eitelkeit der Eitelkeiten. Udo, enttäuschen Sie uns nicht. Versagen Sie bitte nicht. Klar, Sie sind vielen Aufgaben gewachsen. Sie deuten also an, dass Hopfen und Malz an mir noch nicht verloren ist. Stimmt. Geben Sie nur nicht den Schwierigkeiten nach. Jawohl, zu Befehl. Ich bin kein Versager. Oho, Kriegslexik? Davon kann unser russischer Freund Herr Sidorow ein Lied singen. Er will in der Armee gedient haben. Als Offizier oder als Soldat? Er ging zum Militär nach der Hochschule als Leutnant. In anderthalb Jahren wurde er vom Dienst entlassen. Lektion 11, Szene 6. In welchen Truppen hat er gedient? In Infanterie, Marineinfanterie, Landetruppen, Grenztruppen, in Luft- oder Seestreitkräften? In den Panzertruppen. Er hielt also in seiner Hand die Waffe, eine Maschinenpistole oder sogar ein Maschinengewehr. Oder eine Kanone. Wenn er Offizier war, so hatte er eine Pistole. Ja, MPs, MGs, Gewehrgranatenwerfer, Raketen und so weiter gehören den Soldaten. Und doch das Kommando Massenvernichtungswaffen, wie zum Beispiel Nuklearwaffen, bakteriologische Waffen einzusetzen, erteilen die Militärs. Das ist entsetzlich. Für die Vernichtung der Bevölkerung der Erde reichen schon konventionelle Waffen. Die Atomwaffen sollen geächtet werden. Es gibt doch einen Atomwaffensperrvertrag. Alle Großmächte müssen dem anschließen. Lektion 11, Szene 7. Tja, meine Freunde, so weit hat uns mein Job geführt. Und doch kann ich nicht umhin zu merken, dass sich unser heutiges Gespräch sehr aufschlussreich ergeben hat. Aber nicht besonders lustig. Übrigens, Herr Altmann, haben Sie Ihre Bewerbungen vervielfältigt? Selbstverständlich. Ich habe einige an verschiedene Agenturen gesandt. Können Sie mir bitte nicht eine zeigen? Ich brauche ein Muster für meinen Neffen. Bitte sehr. Aber vielleicht ist das nur eine von möglichen Varianten. Und doch. Bitte, das sind hier, in meiner Aktentasche. Wie gesagt, omnia mea me comporto.